Abschnitt 2. Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Die Onyx-Schale. Auf meinem Tisch waren die Onyx-Schale und die Schwefelholzschachtel beide still gewesen, den ganzen Abend hindurch. Und erst, als ich mein 6. Glas Turiner Wermut getrunken, fingen sie an, miteinander zu reden, und ich hörte folgendes Gespräch. Die Schwefelholzschachtel. Dass sie sich auch mausig machen, glauben sie etwa, mehr zu sein als unser Eins? Die Onyx-Schale schweigt. Die Schwefelholzschachtel. Sie stehen nur da und sind leer und denken, dass sie wer weiß was sind, weil sie so blank sind und aus Onyx? Die Onyx-Schale schweigt. Die Schwefelholzschachtel. Überhaupt habe ich eine Abneigung gegen Leute, die keinen bestimmten Beruf haben und die nicht arbeiten. Was sind sie denn so eigentlich, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Die Onyx-Schale schweigt. Die Schwefelholzschachtel. Sehen Sie einmal mich an. Wissen Sie, was ich zu machen habe den ganzen Tag? Ich decke die Petroleumlampe an und draußen in der Küche den Kochtopf und unseren Herrn, den Braukopf da, muss die Zigarre anbrennen. Eine nach der anderen. Überall muss ich dabei sein und mache mich nützlich und bekomme es gar nicht fertig, so herumzulungern. Wie bitte? Die Onyx-Schale schweigt. Als das Gespräch so weit gediehen war, fing ich an, mich zu ärgern, dass die Onyx-Schale so gar keine vernünftige Antwort fand. Ich beugte mich vor und sah in sie hinein. Da sah ich, dass das Licht der Lampe in ihre glatte Höhlung fiel und in den Purpurwolken ihres Grundes einen goldenen Reifen bildete. Ein Reifen wie das Diadem des Sphinx-Königs Artus. Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Nick Schulze, Köln.